Minuten nach 6, RTL Guten Morgen Deutschland. Ich hoffe, Sie haben auch den Morgenzug genommen heute Morgen, denn das Auto sollte man vielleicht noch im Moment stehen lassen, oder nicht, Christoph? Moment lang jedenfalls noch. Nordrhein-Westfalen im Oberbergischen Kreis glättet durch überfüllende Nässe. Und in Rheinland-Pfalz in den Bezirken Trier und Rheinhessen-Pfalz ebenfalls glättet durch überfrierende Nässe und außerdem Nebel mit Sicht stellenweise unter 30 Metern. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinen damals Kegeln gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst einfach Fernsehen. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Erinnerst du dich, wir haben Indianer gespielt und uns am Fasching in die Büsche versteckt. Was war eigentlich los? Wir haben nie was gefühlt. So eng nebeneinander und doch gar nichts gecheckt. War alles ganz logisch, wir kennen uns so lange, als dass aus uns noch mal irgendwas wird. Ich wusste, wie dein Haar riecht und die silberne Spange. Hat ich doch schon tausendmal beim Tanzen berührt. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und es hat Zoom gemacht. Das war's ja du. Und wenn ich dir oft von meinen Problemen erzählt hab, hätte ich nie geahnt, du warst der Schlüssel dazu. Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen. Du liegst neben mir und ich schäm mich fast dabei. Was war bloß passiert? Wir wollten tanzen gehen. Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu. Jetzt ist alles neu. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und es hat Zoom gemacht. Die Weckwunschplatte. Es ist 6:08 und es hat auch Zoom gemacht beim Dirk Waag. Guten Morgen, Dirk. Und herzlichen Glückwunsch zum 27. Geburtstag. Danke. Ich bin gut informiert, ha? Ja, klappt ganz gut. Ja, klappt gut, ne? Und zwar mit einer Postkarte am allerbesten. Die haben wir bekommen von Britta C. Und die Britta ist deine Freundin. Ja. Und die hat heute auch Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hey, habt ihr euch zufällig auf einer Geburtstagsparty kennengelernt? Nein, leider nicht. Nicht, aber ihr habt beide am gleichen Tag Geburtstag? Ja. Und teilt eine Wohnung? Ja. Und die Britta hat dir nichts davon erzählt, dass wir heute Morgen anrufen? Nein. Okay, das freut mich. Was macht ihr beiden denn heute? Müsst ihr arbeiten? Ja, leider. Ja, ja, nur gut, das Los trifft viele an einem Montagmorgen, ne? Kann man nichts machen. Dann wünsche ich also bei dieser Arbeit viel Vergnügen, aber ich nehme mal an, es gibt eine große Doppelfete irgendwann. Na, auf jeden Fall. Ja, das ist klar. Heute? Auf jeden Fall, heute noch. Okay, dann feiert schön, ihr beiden. Und die Weckwunschplatte, die wir für dich spielen sollen, lieber Dirk, ist von Nicole. Es ist richtig. Jeder Baum, jede Mauer, jede und überhaupt alles soll aus Blumen sein, steht da drauf. Das werden wir jetzt spielen, gnadenlos, weil das habt ihr euch ja gewünscht. Okay. Einen schönen Tag, ihr beide. Ja, gleichfalls. Und bis bald. Danke. Okay. Tschüss. Und mich. Es wird alles gut um 13 Minuten nach 6. RTL, guten Morgen Deutschland. Das war sie, die Wegwunschplatte für den Dirk Waag. Geweckt wurde von der... Gut. Von was? Wie, es was? Es ist doch alles gut. Es ist alles gut. Ja, wenn du da bist, ist sowieso alles gut. Das ist wohl wahr. Oh, oh, oh. Also, Sie können auch von uns geweckt werden, wenn Sie Lust haben. Schreiben Sie uns eine Karte an RTL Radio, Stichwort Wegwunsch in L2850 Luxemburg. Wir schmeißen Sie aus dem Bett, wenn Sie sich drauf verlassen. Vergessen Sie bitte nicht, Ihren Lieblingstitel drauf zu schreiben. Sonst können wir nämlich nicht finden bei uns. Alles klar? Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? Get your back up off the wall. Dance, come on. Get your back up off the wall. Dance, come on. Get down on it. Come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Get down on it. Nach 6, RTL, guten Morgen Deutschland. Wie wär's denn mit den Righteous Brothers und der Unchained Melody? Ein super Hit gibt's bei uns bei RTL in Guten Morgen Deutschland in knapp 2 Minuten. Was für ein Schmelzer, die Righteous Brothers, Unchained Melody. Es wird 6:23 Uhr. Guten Morgen Deutschland. Bello, bello impossibile. Sapore medio orientale, bello, bello invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare, girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei, bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. spiegherà perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. E che non voglio più salvare ma questa verità. C'è una luce che mi invade, non posso più dormire. Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. Bello, bello, impossibile. Con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello, incredibile. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte, forte, forte, ti vorrei, sì. Solo te, mentre corro nel tuo sguardo sotto la città, io non voglio e più mi arrendo, chi mi salverà? Das Wetter um 6:30, ein fröhlicher Montagmorgen ist es heute, jedenfalls was das Wetter angeht. Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. Heute früh und heute Vormittag ist es sonnig, von Frost keine Spur mehr. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 9 Grad. Im Schatten steht hier, naja, warten wir mal ab, bis es Schatten gibt. Gegen Mittag ziehen Wolken auf, es bleibt aber mild. Ja, sicher im Schatten, weil die Sonne scheint. Wo Sonne, da Schatten. Guck, hast du schon mal nach draußen geguckt? Du hast einen Schatten, mein Lieber. Da scheint noch nicht die Sonne, Offi, aber heute Vormittag ist doch mal richtig. Alles klar. Die höchsten Werte heute bis 14 Grad, aber weht ein schwacher Wind aus Südwest. Die aktuellen Frühtemperaturen: Düsseldorf 9, Köln 3, Saarbrücken 5 und Trier 3 Grad. Und jetzt der RTL-Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen glättet durch überfrierende Nässe im Oberbergischen Kreis und in Rheinland-Pfalz, in den Bezirken Trier und Rheinhessen-Pfalz. Glättet durch überfrierende Nässe und Nebel mit Sicht stellenweise unter 30 Metern. Und jetzt Schlagzeilen mit Live aus Bonn. Mit Thomas Osner. Genau so ist es mit Thomas Osner. Für die Alliierten läuft der Landkrieg planmäßig. Bisher wurden mehr als 10.000 Schäden an. Und Warschauer Pakt vor dem Aus. Am 1. April soll das östliche Militärbündnis der Vergangenheit angehören. Soweit die Schlagzeilen. Mehr dazu und das Neueste vom Sport in den Themen um 7. RTL Klatsch. Königin Silvia steht in Schweden erstmals im Kreuzfeuer der Kritik. Trotz Terroristendrohung flog sie privat nach Olpen in Belgien, um ihre Mutter Alice Sommerla zu besuchen. Die Königin riskiert ihr Leben, schrieben schwedische Zeitungen. Diese Reise war absolut dummdreist. Königin Silvia will ihre Mutter trotzdem besuchen. Fürstin Gloria hat neue Pläne. Was gibt's da zu lachen? Fürstin Gloria hat neue Pläne mit ihrem 7-jährigen Sohn Albert. Der kleine Fürst von Ton und Taxis soll Regensburger Domspatz werden. Sie hat ihn in dem berühmten Internat angemeldet. Und eine Meldung von Prinzessin Diana und ihrer Schwägerin Fergie. Die beiden machten in London ein verblüffendes Geständnis. Wir wollen keine Babys mehr. Diana begründete es folgendermaßen. Mein Mann macht sich Sorgen um die Weltbevölkerungsprobleme. Deshalb haben wir beschlossen, dass 2 Kinder genug sind. Diana hat 2 Söhne und Fergie 2 Töchter. RTL Klatsch. Ein Service der Zeitschrift Die Aktuelle. Und das war RTL Aktuell. Es wird 6.32 Uhr. Gleich 10 vor 7, RTL, guten Morgen, Deutschland. Neuigkeiten über die Ereignisse am Golf gibt es bei uns in wenigen Sekunden. Ich will 2x2 von Red Lesson, die Würstchen mit dem Reißverschluss. Ich will lieber Red Lesson. RTL, guten Morgen, Deutschland, 10 vor 7. Seit gestern läuft die Bodenoffensive der Alliierten. Seit Sonnenaufgang rollen lange Fahrzeugkolonnen entlang der Golfküste nach Kuwait, offenbar mit Ziel Kuwait-Stadt. Das berichtete vor wenigen Minuten der Korrespondent des US-Nachrichtensenders CNN. Reger Fahrzeugverkehr auch von Kuwait nach Saudi-Arabien. Er habe 5 Busse gesehen, offenbar mit irakischen Gefangenen, berichtete der Korrespondent weiter. Die irakische Gegenwehr ist nach offizieller Einschätzung der Alliierten nur gering. Trotzdem gibt es Gegenattacken. 2x stand Israel heute Nacht. RTL, das Wunschtelefon. Das Wunschtelefon um 3 Minuten vor 7. Sie können jetzt anrufen. Unser aktuelles Wunschtelefon ist für Sie geöffnet. Unter 00352 1331 können Sie Ihren Musikwunsch loswerden. Sie wissen, wir rufen Sie in der nächsten halben Stunde zurück, zeichnen das Ganze auf. Sie können noch einen Gruß durchgeben. Und dann hören Sie sich eventuell heute Nachmittag oder morgen früh schon selbst im Radio. 00352 1331. Und wer ist jetzt dran? Hallo, hier ist Guten Morgen Deutschland. Ja, hallo, hier ist der Ferdi Kraus aus Bedburg. Ich grüße alle, die mich kennen und ganz besonders die Fans von Borussia Mönchengladbach mit einem Oldie von Ryan Paris, Dolce Vita. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. dancing like in a Dolce Vita. Nobody else than you. Eishockey nach dem EV Landshut hat gestern Abend auch der EHC Freiburg den Klassenverbleib in der ersten Bundesliga geschafft durch einen 4:2 Heimerfolg über PEV Weißwasser und das war's vom Sport. Das waren auch die Themen am Morgen. Es ist 7 Uhr und ziemlich genau 4 Minuten. Und hier ist hoffentlich ein ziemlich genaues Wetter. Einen frühlingshaften Start gibt es heute in die Woche. Heute früh wird es sonnig sein. Dabei ist es warm und mild mit Temperaturen um 7 bis 9 Grad. Nachmittags ziehen dann Wolken auf. Es bleibt aber freundlich. RTL Verkehrsservice. Ein ziemlich genauer Verkehrsservice. Rheinland-Pfalz, Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern in den Regierungsbezirken Trier und Rheinhessen-Pfalz. In den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück außerdem Glätte durch überfrierende Nässe. Ausnahmsweise keine Meldungen aus Nordrhein-Westfalen und auch keine aus dem Saarland. Gute Fahrt. Guten Morgen, Deutschland. Remember me, Ich bin Stefan Ofirowski und die Sendung heißt Guten Morgen Deutschland. Es ist 7:08. Heute ist Mallorca Montag. Noch in dieser Stunde gibt es einen glücklichen Hörer, der erfahren wird, dass er mit uns nach Mallorca darf. Wow. Und zwar nicht nur mit RTL Radio, sondern eben auch mit vielen, vielen Hörern, die auch mitfahren. Unsere tolle Mallorca-Reise gibt es in dieser Stunde zu gewinnen. Wie genau, sage ich Ihnen gleich. Ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Gestern entehrt mich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins: ein Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Auf meinem Kopf einen Strumpf von Palmer, steh ich vor der Bank und sage: Überfall, was mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich bluffen. Nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt: Junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Das Böse ist immer und überall. Stumm bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben Sie? Ich sag an Hunger und an Durst und keinen Blärer. Ich bin der böse Kassenentleerer. Der Kassier sagt nein, was fällt Ihnen ein? Na gut, sag ich, dann zahle ich halt das ein. Der Krieg am Golf. RTL, guten Morgen Deutschland, 7:15. Mit hunderten Kampfhubschraubern sind die Alliierten am Sonntag auf irakisches Territorium vorgedrungen, um die Nachschubversorgung der irakischen Truppen abzuschneiden. Der Kommandant der 101. amerikanischen Luftlandedivision, Binford Pay, bezeichnete den Vorstoß als größten Angriff dieser Art in der Geschichte. Etwa 300 Kampfhubschrauber hätten mehr als 2000 Soldaten, 50 gepanzerte Fahrzeuge und Jeeps sowie Tonnen an Treibstoff auf irakischen Boden transportiert, wo ein Versorgungslager für die alliierten Truppen eingerichtet worden sei. Eine Information aus dem Kampfgebiet in Kuwait, der größte Hubschrauberangriff in der Geschichte. Wenige Informationen gibt es am Telefon. In Jerusalem begrüße ich Uri Sam. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Uri Sam, was weiß man denn eigentlich über den Verlauf der Kämpfe in Kuwait? Ja, alles wie bei den Lottozahlen, ohne Gewehr natürlich. Diese Aktion mit den 300 Kampfhubschraubern ist wirklich etwas sehr Bemerkenswertes. Ich habe hier noch die kleine Zusatzinformation, dass einige der Hubschrauber angeblich von Frauen geflogen worden. Es geht wahrscheinlich darum, dass die Amerikaner sich bemühen, auf irakischem Territorium vorzustoßen, und zwar zu den Verbindungsstraßen zwischen Bagdad einerseits und Basra und Kuwait andererseits, um die republikanischen Garden und überhaupt die irakischen Truppen, etwa 400.000 bis 500.000 Mann, von ihren Nachschublinien abzuschneiden. Es gibt dann noch Meldungen, dass aus kuwaitischen Quellen, die deshalb mit größter Vorsicht zu genießen sind, wonach amerikanische Fallschirmspringer angeblich nun schon in den Vororten von Kuwait City gesehen worden seien und dass man dort auf keine irakische Soldaten mehr gestoßen sei. Gestern hieß es schon, dass Kuwait City befreit worden sei. Dies ist eindeutig falsch. Aber man redet davon, dass die Amerikaner sich bemühen würden, Kuwait City, die ja von den Irakis zum Teil schon gesprengt und in Brand gesteckt worden ist, dass die Amerikaner sich bemühen würden, Kuwait City heute zu befreien, und zwar mit saudischen und ägyptischen Truppen, weil nämlich heute der Unabhängigkeitstag von Kuwait ist, und das ist doch eigentlich ein guter Grund. Sie sind in Israel, Herr Sam. In letzter Nacht sind wieder zwei Skat-Raketen aus dem Irak nach Israel geflogen und dort eingeschlagen. Gibt es eigentlich Vermutungen, warum Saddam Hussein jetzt noch Raketen nach Israel schickt? Ja, zunächst mal möchte ich den irakischen Soldaten nicht wünschen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Zielwasser trinken. Denn es ist so, diese Skat-Raketen, die sind so treffunsicher. Sie schießen immer daneben und diesmal war das Ziel die Negev-Wüste, wahrscheinlich aus Propagandazwecken, und das ist wohl der Hauptgrund für die Skat-Raketenangriffe. Wahrscheinlich wollte er das Atomzentrum bei Dimona treffen, aber er trifft nun schon zum dritten Mal die Wüste und die israelische Armee hat größte Mühe, die Einschlagstellen überhaupt zu finden. Das bedeutet natürlich, dass es weder Schaden noch irgendwelche Verletzte gegeben hat. Ich weiß wirklich nicht mehr, was eigentlich dieser Beschuss soll. Bisher hat er ja Tel Aviv beschossen und wollte da Israelis treffen, töten, aber in die Wüste zu schießen, also das klingt mir wirklich recht absurd. Ulrich Sam in Jerusalem, herzlichen Dank fürs Erste. Wir sprechen uns später noch einmal. 7.22 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Heute haben wir den 25. Februar und was heute so alles passiert, in sämtlichen Lebenslagen, das erfahren wir gleich. Bei RTL. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. 7 Uhr und gleich 25, RTL Guten Morgen Deutschland am 25. Februar 1991. Was passiert heute alles, Christoph? Seit gestern läuft die alliierte Bodenoffensive gegen den Irak. Die Truppen konnten offenbar sehr schnell weit auf kuwaitisches Territorium vordringen. Die Hauptstadt Kuwait-Stadt ist vielleicht schon teilweise in ihrer Hand. Der Sender CNN berichtet auch heute früh von lebhaften Fahrzeugbewegungen über die Grenze nach Kuwait. 10.000 irakische Soldaten sollen gefangen genommen worden sein. Informationen sind zwar nur schwer zu bekommen, mehr dazu trotzdem heute den ganzen Tag. Außenpolitisches Top-Thema Nummer 2, der Warschauer Pakt, wird aufgelöst. Heute treffen sich die Außenminister des einstigen östlichen Militärbündnisses in Budapest. Was sie besprechen werden, ab Mittag in den Nachrichten. In Bonn geht es heute wieder um Steuern. Eine neue Idee kommt von der CDU-Mittelstandsvereinigung. Sie will die Tabaksteuer erhöhen. Ob es dazu kommt oder ob die Regierung lieber Benzin teurer macht und ob es eine höhere Einkommenssteuer geben wird, soll heute Abend in Bonn entschieden werden. Da treffen sich die Spitzen der beiden Koalitionsparteien. Gründliche Informationen dazu heute Abend und natürlich morgen früh. Und hier bei RTL ist natürlich auch eine Menge los, Offi. Eine ganze Menge. Heute ist Mallorca Montag, wie du weißt, lieber Christoph. Und das bedeutet, dass ein Hörer heute mit uns die Chance hat zu spielen. Und er kann gewinnen. Eine Woche Mallorca. Am 21. April geht's los. Mit dabei sind Jochen Pürzenbacher und Yves Bennett. Und ein paar Künstler natürlich haben wir auch im Reisegepäck. Sozusagen Francesco Napoli wird dabei sein. Andrew White, Ibo und die George Baker Selection. Also der Mallorca Montag. Eine Reise gibt es zu gewinnen. Im Geburtstagsbonusspiel. Wie das Ganze funktioniert, weißt du, die Hörer nicht, aber sie werden es bald wissen, nämlich genau in 20 Minuten, wenn wir um diese tolle Reise spielen. Der Mallorca-Montag am 21. April geht es eine Woche lang nach Mallorca mit RTL. Es ist 7 Uhr und 26. RTL. Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir. I have tried in my way to be free, like a fish on a hook, like a knight from some old-fashioned book. I have saved all my ribbon for bird, free as a bird. RTL aktuell das Wetter. Das Wetter um 7:30. Die Sonne ist noch knapp unterm Horizont, aber wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie den klaren Himmel schon. Sonnig soll es heute früh am Vormittag sein, dabei ist es zwischen 5 und 7 Grad warm. Gegen Mittag ziehen Wolken auf, es bleibt aber mild. Der schwache Wind weht heute aus Südwest und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 9, Köln 3, Saarbrücken 5 und Trier 3 Grad. Ja. RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A1 Euskirchen-Koblenz in Richtung Dortmund, zwischen Köln-Löwenich und Kreuz-Köln-Nord 3 Kilometer Stau. A2, A3 Dortmund Richtung Köln oder Venlo zwischen Oberhausen-Sterkrade-Nord und Oberhausen-Holten 2 Kilometer zähfließender Verkehr. A2 Venlo Richtung Oberhausen zwischen Kreuz-Mörs und Duisburg-Neuenkamp 8 Kilometer zähfließender Verkehr. A4 Olpe Richtung Köln-Aachen zwischen Overath unter Eschbach und Bergisch-Gladbach-Refrath 5 Kilometer Stau. A4 Olpe Richtung Aachen-Köln zwischen Dreieck-Heumar und Kreuz-Köln-Süd 3 Kilometer Stau vor einer Baustelle. A4 von Aachen Richtung Olpe zwischen Köln-Klettenberg und Köln-Poll, 2 Kilometer Stau. A46 von Wuppertal Richtung Düsseldorf zwischen Düsseldorf-Unterbach und Düsseldorf-Holthausen, 3 Kilometer zähfließender Verkehr. A52 Essen Richtung Düsseldorf zwischen Ratingen-Tiefenbruch und Düsseldorf-Mörsenbruch, 8 Kilometer zähfließender Verkehr. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Kreuz-Karst und Neuss-Büttgen, 3 Kilometer zähfließender Verkehr. Rheinland-Pfalz. Nebel mit Sicht unter 50 Metern behindert den Verkehr in den Regierungsbezirken Trier und Rheinhessen-Pfalz, in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück außerdem Glätte durch überfrierende Nässe. Saarland, keine Meldung, gute Fahrt. Jetzt live aus Bonn die Schlagzeilen mit Thomas Osner. US-Präsident Bush zeigt sich mit dem Verlauf der Bodenoffensive zufrieden. Nach alliierten Angaben läuft der Landkrieg planmäßig. Der Irak hat in der Nacht wieder 2 Skat-Raketen auf Israel geschossen. Sie waren konventionell bestückt und richteten keinen Schaden an. Richard von Weizsäcker ist zum Staatsbesuch in Südkorea eingetroffen. Der Bundespräsident bleibt 3 Tage. Am Donnerstag geht es weiter nach Indien. Soweit die Schlagzeilen. Ausführliche Meldungen wieder in den Nachrichten um 8. Das war RTL aktuell. Es ist 7.32 Uhr. Simon 35, wer hat eigentlich behauptet, dass Umberto Tozzi alles dreimal sagt, hm? Stefan Mawpirowski! Ach so. We'll be right back. 7 und gleich 42. Damit ist er eingeläutet, unser Mallorca-Montag heute. Wir spielen den Geburtstagsbonus um eine Mallorca-Reise. Nicht so irgendeine Mallorca-Reise. Nein, wir fahren mit Ihnen nach Mallorca. Und wir, das sind in diesem Fall von RTL Jochen und If. Die werden Sie betreuen, werden dabei sein. Genauso wie unsere Künstler wie zum Beispiel Francesco Napoli, Andrew White, Ibo oder die George Baker Selection. Am 21. April geht es los, genau für eine Woche. Und normalerweise kostet diese Reise 579 Mark. Die können Sie natürlich auch so buchen, ist völlig klar. Wenn Sie sie so haben möchten, dann rufen Sie an unter 00352 463215, 00352 463215. Auch so ein tolles Angebot für 579 Mark mit RTL nach Mallorca. Aber Sie haben jetzt die Chance, diese Reise zu gewinnen. Also völlig kostenlos von uns zu bekommen. Wenn Sie Geburtstag haben an einem bestimmten Datum, welches nehmen wir denn heute, Tamara? 21. April. Okay, nehmen wir den 21. April, haben wir direkt ein Geburtstagskind dabei auf unserer Reise. Also alle die am 21. April Geburtstag haben, sind, glaube ich, Stiere. Ja, müsste eigentlich so sein. Die rufen uns jetzt an unter 00352 1331. Alle die am 21. April Geburtstag haben, aber bitte nur die. Wir lassen uns da nicht beschummeln. Wir müssen das natürlich nachprüfen bei so einem tollen Preis. Eine Woche Mallorca. Die Chance für alle Stiere, die am 21. April Geburtstag haben. 00352 1331. Und 46, RTL, guten Morgen Deutschland. Wir begrüßen Edmund Nohlmeier aus Merschingen. Guten Morgen, Edmund. Ja, guten Morgen. Hallo, oh, da pfeift's. Edmund, wann haben Sie denn Geburtstag? 21.04.1950. Hurra! Wissen Sie, was dieses Hurra Ihnen ankündigt, Edmund? Nee. Das wissen Sie gar nicht, haben Sie gar nicht zugehört? Nee, nicht richtig. Ihre Frau hat zugehört, ne? Ja. Sie gewinnen eine Reise nach Mallorca, eine Woche Mallorca, und zwar am 21. April an Ihrem Geburtstag geht es los, und mit dabei sein werden viele tolle Künstler, Francesco Napoli, Andrew White, Ibo, die George Baker Selection, und von uns, also von RTL, Jochen Pützenbacher und Eve Bennett. Ist das was, Edmund? Ja. Das ist toll, huh? Ja. Kennen Sie die alle persönlich, die ich da gerade aufgezählt habe? Sehen Sie vom Fernsehen, vom Radio. Sie werden sie alle persönlich kennenlernen, das verspreche ich Ihnen auf die Hand, in dieser super Mallorca-Woche. Ja, jetzt sind Sie noch ein bisschen sprachlos, ja, ne? Ja, schon. Ja, Ihre Frau hat Sie so ein bisschen überrumpelt. So ist das, wenn man am 21. April Geburtstag hat. Ja. Ja. Ist das richtig, dass Sie Stier sind? Ja. Gut, dann kein Problem, ne, mit dieser Reise. Gut, Edmund, alles Weitere besprechen wir gleich telefonisch, wann Sie reisen, wann es losgeht und so weiter, ne? Machen wir welches Hotel, es wird also ein ausgesucht schönes sein, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Also eine schöne Woche in Mallorca, Edmund, wünschen wir Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, wir danken auch und einen schönen Tag noch. Ja, tschüss, Edmund. Da ist er sprachlos. Einfach so eine Reise gewonnen. Das kann passieren, wenn man Guten Morgen Deutschland hört. Aber nicht nur bei uns, sondern auch natürlich in den anderen Sendungen heute bei RTL gibt es tolle Sachen zu gewinnen. Zum Beispiel um 10 vor 2 im Lifestyle-Gewinnspiel dann wieder ein Reiseführer über Luxemburg. 10 nach 2, das Quiz des Jahrzehnts. Da gibt es dann so ein tolles Lexikon zu gewinnen. Und das Musikpuzzle von Blaupunkt um 16.40 Uhr. Why? neue Platte von Rick Astley. Es ist Cry for Help. 7.50 Uhr am Mallorca-Montag von RTL. Edmund hat eine Reise gewonnen. Am 21. April an seinem Geburtstag geht es los. Eine Woche nach Mallorca mit Jochen und If und Francesco Napoli, Andrew White, Ibo, der George Baker Selection. Das Ganze können Sie telefonisch bestellen für den kleinen Preis von 579 Mark. Wenn Sie Lust haben, mit uns nach Mallorca zu fliegen, unter der Telefonnummer 00352463215 machen wir das Ganze für Sie möglich. Also wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns an. 00352463215. Immer etwas Besonderes. 7.52 Uhr, RTL, guten Morgen. Deutschland, Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei haben den Anfang gemacht. Sie verlangen schon seit längerem, was jetzt vollzogen werden soll. Die Auflösung des Warschauer Paktes. 36 Jahre lang eines der wichtigsten Mittel zum Machterhalt für die Sowjetunion. 36 Jahre. Bütgen, 5 Kilometer zähfließender Verkehr. A430 von Duisburg Richtung Dortmund zwischen Mülheim, Heim-Frohnhauser Weg und Essen-Friedrichstraße. 4 Kilometer zähfließender Verkehr durch hohes Verkehrsaufkommen. Das war's in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern behindert den Verkehr in den Regierungsbezirken Trier und Rheinhessen-Pfalz. In den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück behindert zusätzlich Glätte durch überfrierende Nässe den Verkehr. Aus dem Saarland keine Meldung. Gute Fahrt. Guten Morgen. RTL auf Kurzwelle im 49-Meter-Band, auf Mittelwelle 208 Meter gleich 1440 Kilohertz und auf Ultrakurzwelle 88,9, 97,0 und 93,3. RTL, überall die beste Musik. Gleich 8:09. Hier ist die dritte Stunde RTL. Guten Morgen, Deutschland. Am Mallorca-Montag. Der Edmund Nohlmeier hat bereits eine Mallorca-Reise gewonnen. Und zwar eine schöne. Am 21. April geht sie los. Eine Woche lang mit Jochen und Yves Bennett von RTL und den Künstlern Francesco Napoli, Andrew White, Ivo und der George Baker Selection nach Mallorca. Und das Ganze ist nicht allzu teuer. Es kostet 579 Mark. Und wenn Sie Interesse haben, mitzufahren, dann rufen Sie uns doch ganz einfach an. Telefonnummer in Luxemburg 00352 463215. Also die Mallorca-Reise zu bestellen vom 21. April an eine Woche unter der Telefonnummer 00352 463215. Sie können jetzt anrufen. Lane, die Vortops an. Es ist 7:45. RTL, guten Morgen, Deutschland. Eine andere Dame liegt hier bei uns auf dem Plattentelauf. Heißt Niki, Titel heißt Servus, mach's gut. Und das singen wir dann, wenn wir dem Klopapier hinterher schauen. 18 RTL, guten Morgen Deutschland. Krieg um Kuwait. Wer lebt eigentlich im Augenblick noch in Kuwait? Wie geht es den Menschen dort? Und was machen sie heute am kuwaitischen Unabhängigkeitstag? Dazu gleich ein Korrespondentenbericht. Auf die Plätze, Autofahrer. Starten Sie mit dabei natürlich auch Yves Bennett vom Hallo RTL Club. Und wenn Sie mit mir nach Mallorca möchten, rufen Sie ganz einfach an 03252. 46 32 15 00352 463215. Zu haben ist der ganze Spaß übrigens ab 579 Mark. RTL Mallorca 91. RTL Mallorca, es lohnt sich wirklich. 20 nach 8 RTL, guten Morgen Deutschland. Die Alliierten stehen kurz vor der Einnahme von Kuwait statt. Das berichtete vor wenigen Minuten der amerikanische Nachrichtensender CNN. Außerdem zeigte der Sender lange Reihen irakischer Kriegsgefangener in der Wüste. Die Zahl der irakischen Gefangenen soll nach CNN-Informationen weit höher sein als bisher angenommen. Es sollen schon mehr als 200.000 sein, zitiert der Sender amerikanische Quellen. Er sei völlig zufrieden mit dem Verlauf der Kämpfe, meinte der amerikanische Präsident George Bush. Allerdings soll die Versorgung der riesigen Zahl irakischer Gefangener große Probleme bereiten, wie viele es nun in Wahrheit auch immer seien. Trotzdem scheint es wieder einmal, als stehe der Krieg recht kurz vor seinem Ende. Optimismus ähnlich wie am ersten Tag der alliierten Luftangriffe. Wenn Kuwait Stadt heute zurückerobert würde, wäre das für die Kuwaitis ein doppelter Anlass zu feiern, denn heute ist kuwaitischer Unabhängigkeitstag. Ulrich Sahm in Jerusalem, guten Morgen. Für gewöhnlich wissen Sie hier ganz gut Bescheid über das, was sich in der Region tut. Was wissen Sie denn über den Verlauf der Kämpfe in Kuwait? Gibt es die Chance, dass dieser doppelte Anlass zum Feiern heute tatsächlich passieren könnte? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gab hier gestern schon Meldungen, wonach kuwaitische Quellen behaupteten, dass Kuwait City schon befreit worden sei, dass Amerikaner per Fallschirm über der Stadt am helllichten Tage abgesprungen seien. Das ist natürlich totaler Quatsch gewesen. Und inzwischen stellt sich heraus, wenn man heute erst die Einnahme von Kuwait City erwartet, dass dies alles nicht stimmen konnte und nicht stimmen kann. Inzwischen gibt es auch wiederum unbestätigte Meldungen aus arabischen Quellen, wonach amerikanische Fallschirmspringer-Einheiten in den Vororten von Kuwait gesehen worden seien. Die Irakis hätten sich verzogen, aber wie gesagt, das sind alles sehr unzuverlässige Meldungen. Etliche Tausende Kuwaitis sind ja nach dem Ausbruch des Krieges geflohen. Wer lebt eigentlich noch im Land? Wer ist dort geblieben und wie geht es den Leuten dort? Ja, in Kuwait gibt es angeblich nur noch wenige Kuwaitis, die befreit werden könnten. Gemäß Informationen hier in Israel seien nur noch etwa 100.000 echte Kuwaitis in Kuwait City übrig geblieben. Weitere 200.000 sind entweder zu Beginn der Krise nach Saudi-Arabien geflüchtet oder aber von den Irakis nach Irak deportiert worden. Es gab Berichte, wonach die irakische Armee sie als menschliche Schilde benutzen wollte. nach der altbewährten Methode des Saddam Hussein und der im Irak wohl üblichen Methode, sogenannte Staatsgäste zu behandeln. Dennoch scheint Kuwait nicht menschenleer zu sein. Irak habe 200.000 Palästinenser und 300.000 Iraker nach Kuwait umgesiedelt, zwangsgesiedelt, um dort den irakischen Einfluss zu festigen. Weil die Iraker und ihre palästinensischen Verbündeten seit August eine absolute Bevölkerungsmehrheit darstellen, hat Saddam Hussein in den vergangenen Monaten demokratische Wahlen gefordert und eine Wiederherstellung der Herrschaft des Scheich Jabhar al-Sabah abgelehnt. Die Amerikaner haben schon angedeutet, dass sie zwangsweise vom Irak umgesiedelten Iraker und Palästinenser aus Kuwait vertrieben werden würden. Herr Ulrich Sam, herzlichen Dank nach Jerusalem. Miami Sound Machine ist es, Fall in Love heißt der Titel. Damals war Gloria Estefan noch nicht speziell genannt in der Miami Sound Machine, aber sie singt natürlich hier auf dieser Platte. Es ist 8:25 Uhr und das hier ist Donna Summer, Titel heißt On the Radio. Und was passiert im Radio bei RTL? Na, ganz klar, nach dieser Platte gibt es RTL aktuell mit dem Reisewetter, den Schlagzeilen und dem aktuellen Wetterbericht in knapp 4 Minuten. Hier ist On the Radio, Donna Summer. RTL aktuell das Wetter. Das Wetter um 8:30. Die Sonne ist bereits aufgegangen und strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Und sonnig soll es heute früh und am Vormittag auch bleiben. Dabei ist es zwischen 5 und 7 Grad warm. Gegen Mittag ziehen Wolken auf, es bleibt aber mild. Schwacher Wind weht heute aus Südwest und die aktuellen Werte von heute früh: Düsseldorf 10, Köln 5, Saarbrücken 7 und Trier 5 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Ganz brandaktuell, gerade eben aus dem Ticker gekommen, eine riesenlange Liste. Nordrhein-Westfalen, A1 Euskirchen-Koblenz Richtung Dortmund zwischen Köln-Löwenich und Kreuzköln-Nord 7 Kilometer. A57 Krefeld Richtung Köln zwischen Meerbusch und Dreieck Neuss 10 Kilometer zähfließender Verkehr. Und die A57 Krefeld oder Köln Richtung Düsseldorf zwischen Dreieck Neuss und Düsseldorf-Hamm 3 Kilometer zähfließender Verkehr. Das war noch nicht alles, der Rest ist im Augenblick noch dabei, hier bei uns auf den Ticker einzulaufen und folgt gleich. Jetzt erst einmal die Schlagzeilen. Live aus Bonn, Thomas Sossner. Die alliierte Bodenoffensive läuft auf Hochtouren. I turned on the radio, you know, not to hear any special show. Just taking time out from the work I do, it's true. Thinking only about you. Yes, I said it loud and clear that I'm concentrating on my career. But I need you now, but you're not here, my dear. Say, have no fear. Longing for you with love so plenty. Without you, this room seems empty. Not having you here beside me, the feeling is sad and lonely. Now there are things that remind me of you. I'm wondering, are you listening to your radio? When we get together, the time is ours. We make the days seem like hours. Sharing the love and having fun. Not realizing when the day is done. Now there are things that remind me of you. I'm wondering, are you listening to your radio? So. How I miss you so. Naja, jetzt ist der Ticker durchgelaufen. Jetzt haben wir alles. Brandaktuell, die letzten Meldungen, die gerade eben eingelaufen sind. Nordrhein-Westfalen noch 3 Staus. A430 Duisburg Richtung Dortmund zwischen Mülheim-Frohnhauser Weg und Essen-Friedrichstraße 4 Kilometer zähfließender Verkehr. A430 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Bochum-Harpen und Essen-Frillendorf 15 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand. Und die A430 Duisburg Richtung Dortmund zwischen Essen-Krai und Bochum-Hammel 10 Kilometer zähfließender Verkehr mit Stillstand. Eine Meldung noch aus Rheinland-Pfalz. Nebel mit Sichtweiten unter 50 Metern in den Höhenlagen von Eifel und Hunsrück. Außerdem Glätte durch überfrierende Nässe. Saarland keine Meldung. Hör mal, Christoph, es gibt Kollegen, die behaupten, du könntest nicht bis 3 zählen. Könntest du das mal gerade widerlegen? 1, 2, 3. Kannst du das auch auf Englisch? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good luck. Krieg am Golf. 8.43 Uhr, RTL Guten Morgen Deutschland. Eine Zusammenfassung der Ereignisse der letzten Stunde jetzt von Christoph Lemmer. Mit den wenigen Informationen, die es im Augenblick gibt, aber das wird sich ändern. Die USA wollen nämlich die zu Beginn der Bodenoffensive erlassene Nachrichtensperre lockern und haben für heute die Wiederaufnahme der täglichen Pressekonferenzen in der saudischen Hauptstadt Riyadh angekündigt. US-Armeesprecher Oberst Michael Gallagher sagte in Riyadh, die Saudis würden heute um 14 Uhr die erste Pressekonferenz geben, eine Stunde später dann die USA und noch eine Stunde später die Briten. Wir haben ihnen einiges Substanzielles mitzuteilen, kündigte der US-Offizier an. Zunächst einmal Informationen aus Washington. Der alliierte Oberbefehlshaber Norman Schwarzkopf hat seine Offiziere angewiesen, die Landangriffe gegen die Irakis zu beschleunigen. Mittlerweile sind 300 amerikanische Helikopter mit etwa 2000 Truppen in Irak gelandet und sollen Verbindungswege zerstören, um Waffen- und Lebensmittellieferungen an die Truppen in Kuwait zu unterbrechen. Entgegen den ursprünglichen Meldungen soll Schwarzkopf die verschärften Attacken deswegen befohlen haben, weil die Erfolge bisher so überragend sind und der Widerstand so gering ist, dass man nun glaubt, den Landkrieg umso schneller beenden zu können. Seit Beginn der Bodenoffensiven haben die Amerikaner zwischen 8 und 12 Marineinfanteristen verloren. Gleichzeitig haben sich so viele irakische Soldaten ergeben, dass es sogar schwierig geworden ist, alle in Kriegsgefangenenlager unterzubringen. Die Stimmung in Washington ist dennoch durch vorsichtigen Optimismus gekennzeichnet. Präsident Bush sagte zwar, dass er nach dem ersten Tag der Bodenoffensiven über den Verlauf sehr zufrieden ist, aber die Regierung warnt vor derselben verfrühten Euphorie, die sich nach Beginn der Luftangriffe eingestellt hatte. Immerhin habe Saddam in Kuwait über eine 500.000 Truppen stationiert und die Elitesoldaten der Republikanischen Garde haben noch gar nicht ins Kriegsgeschehen eingegriffen. Peter Dutier aus Washington. Und letzte Informationen über das Kriegsgeschehen nach der 14 Uhr Pressekonferenz der Saudis. Thema ist der Golfkrieg natürlich auch in Bonn. Sowohl die Bundesregierung als auch die großen Parteien stellen sich voll hinter die Bodenoffensive am Golf. Saddam Hussein allein trage die Verantwortung dafür, dass alle Versuche gescheitert seien. Von 9 RTL und Guten Morgen Deutschland. Hören Sie es klopfen? Wenn Sie es etwas deutlicher hören wollen, und zwar von Dave Edmunds, I Hear You Knocking, dann haben Sie etwas Geduld, es dauert noch 2 Minuten. Du, Christoph, findest du es eigentlich peinlich, wenn wir die Hörer jetzt sofort bitten würden, morgen früh wieder einzuschalten? Absolut nicht. Bitte, bitte, bitte, schalt es wieder ein. Christoph und Offi, morgen früh von 6 bis 9 auf RTL. Tja, so ist es nun mal. Es ist jetzt 4 Minuten vor 9. Das war's von Guten Morgen Deutschland. Und jetzt kommt gleich ein Tag wie kein anderer mit Rolf Röpke. Ganz genau. Der Mann bis mit morgen. Dem tierischen Organ. Tschüss. Tschö. RTL, das Wunschtelefon. Letzte Frage in Guten Morgen Deutschland für heute Morgen. Hallo, wer ist dran? Mein Name ist Petra Speer, ich komme aus Enkers. Ich wünsche mir meinen Wunschtitel Seasons in the Sun von Tarek Jack. Und grüße meinen Vater, meinen Mann, meine Tochter Sonja, meinen Sohn Kai. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air,